Also ich bin eingeladen worden oder wir haben verabredet als Thema, dass ich etwas vortrage über den Zusammenhang von ökonomischer Krise und gesellschaftlichem Autoritarismus. Ich mache mal eine kleine Einleitung, dann werde ich sagen, welche vier Punkte ich bespreche und hoffe, dass ich nach 90 Minuten dann den Schlusspunkt setze. Das Thema, sollte man denken, ökonomische Krise und gesellschaftlicher Autoritarismus ist gar nicht sonderlich umwerfend. Es ist eigentlich ein Thema, was mindestens ein Dreivierteljahrhundert zurückliegt in der theoretischen Reflexion. Und zwar geht es darum, dass man eigentlich, wenn man gewohnt ist, in den Kategorien des klassischen Liberalismus und der Theorie von Marx zu denken, immer einen Zusammenhang hat zwischen Krise und Kritik. Und dass dieser Zusammenhang im 19. Jahrhundert ziemlich unübersehbar war. Man hat gesagt, im 19. Jahrhundert, dass ungefähr alle 10 Jahre eine Krise stattgefunden hat. Und die erste rein ökonomische Krise, die also keine Getreidekrise oder keine Schlechtwetterernte war oder so, wo man wirklich sagen konnte, es ist eine gesellschaftliche Krise, weil es zum ersten Mal auch gesellschaftliche Verhältnisse verselbstständigt gegeben hat, sei die Krise von 1825 gewesen. Und dann gab es eine von 1837, 1847, 1857, 1867, 1873 und dann kam der Imperialismus. Und auf diese Krisen folgte fast jedes Mal eine Phase der theoretischen und praktischen Kritik, der theoretischen Kritik im Sinne des Frühsozialismus zu Anfang, also auf die Krise von 1825, gibt es dann die Krisentheorie als Unterkonsumptionstheorie von einem Herrn Simon de Sismondi, französische politische Ökonomie. Nach 1837 die Frühschriften von Marx und Engels, 1847 Revolution 48, 1857 schreibt Marx, fängt er an, seine Grundrisse und notiert dann, wenn ich mit den Sachen zu spät fertig werde, ist der Fehler offenbar mein eigener. Und dann kommt die Krise 1867, da erscheint das Kapital, kurz vorher wird die Internationale Arbeiterassoziation gegründet und dann kommt 1873. Und dann gilt nichts mehr, was vorher über Krise und Kritik nachzulesen war. Nun hat sich der Marxismus nach 1873 noch eine gewisse Zeit retten können mit dem Zusammenhang von Krise und Kritik, weil man geglaubt hat, unter dem Imperialismus gäbe es doch so etwas wie utopische, transzendierende Elemente in der Entwicklung der Produktivkräfte, in Anfängen einer ökonomischen Planung, in der Zerstörung der Zirkulationssphäre und so weiter. Und dann hat sich dieser Marxismus der Zweiten Internationale, von dem ich denke, dass er zu Recht Marxismus heißt, gerade deshalb, weil Marx ein solcher nicht sein wollte, ein Marxist nicht sein wollte, doch immerhin damit gerettet, in dieser Produktivkraftentwicklung etwas Kritisches zu sehen und deshalb eben auch im Subjekt der Produktivkraftentwicklung der arbeitenden Klasse auch ein revolutionäres Subjekt. Bei der Krise, die den Imperialismus beendet hat, die von 1929-33 war es mit solchen Illusionen völlig vorbei. Man konnte 1929-33 im Sinne des Marxismus der Zweiten Internationale noch denken. Die Produktivkräfte entwickeln sich, es ist eine Überproduktionskrise und ähnliches. Aber das revolutionäre Subjekt ist nicht da. 1931-32 hat der nationalsozialistische Soziologe Hans Freier gesagt, statt der Revolution von links gibt es jetzt die Revolution von rechts. Nicht mehr die des Proletariats, sondern die des Volkes. Der marxistische Psychoanalytiker Wilhelm Reich hat 1933 von einer schweren Krise der deutschen Arbeiterklasse gesprochen und vorher hat Karl Korsch von einer Krise des Marxismus und der Arbeiterbewegung gesprochen. Und vorher hat, oder zur selben Zeit, Georg Lukács 1923 in Geschichte und Klassenbewusstsein Ähnliches diagnostiziert. Und von Herbert Marcuse habe ich gelesen, hat er mal in einem Interview geäußert, dass er 1919, 1920 aus dem Grunde, dass die deutsche Revolution von 1918, wie er sagt, versaut worden sei, er mit Marx nicht mehr weitergekommen sei und sich mit Freud versucht hatte. Das heißt, man hat hier versucht, in den 20er, 30er Jahren, diesen Zusammenhang von Krise und Revolution von rechts oder, wie Horkheimer nachher gesagt hat, konformistische Revolte, mit Mitteln der Psychoanalyse zu erklären. Und alle Krisen, die danach gekommen sind, folgen nicht mehr dem liberalen Prinzip des Zusammenhangs von Krise und emanzipatorischer Kritik, sondern nur noch dem Zusammenhang von Krise, wachsendem Konformismus und Autoritarismus in den verschiedensten Formen. Um mal etwas deutlicher zu machen, worum es dabei geht, weil ich denke, unter denjenigen, die sich in Deutschland irgendwie der Tradition von Marx zu rechnen, gibt es da außerordentlich unterschiedliche Entwicklungen und Positionen, die sich manchmal um diese, wie ich finde, trivialen Zusammenhänge seit 1933, dass Krise eher in Konformismus und Autoritarismus ausmündet als in emanzipatorischer Kritik. Es ist jedenfalls, denke ich, nach 1933 nirgendwo dieser Zusammenhang mehr empirisch aufgetreten, und zwar aus ganz guten gesellschaftlich logischen Gründen. Ich komme aus Hamburg, und in Hamburg gibt es eine marxistische Abendschule, die der Deutschen Kommunistischen Partei nahesteht. Das muss man aber nicht unbedingt wissen, aber manchmal ist es einfach unübersehbar. Oder manche Tendenzen in der Linkspartei. Und da gab es im November 2013 eine große Konferenz, an der viele Menschen aus ganz Deutschland als Referenten und Zuhörerinnen und Zuhörern beteiligt gewesen sind, wo man sich überlegt hat, dass angesichts der Weltwirtschafts-, Finanz- und Währungskrise seit 2007, 2008 doch man anfangen musste, sich die Probleme einer Übergangsgesellschaft in den unausweichlichen Sozialismus mal zu stellen. Das ist ein interessanter Versuch deshalb, weil die Beiträge gibt es auch als Buch von der sogenannten MASCH, die Abkürzung Marxistische Abendschule. Und das ist erschienen als Argument Sonderband, neue Folge 319. Und da kann man das nachlesen, was dort überlegt wird. Es wird da relativ wenig überlegt, welche gesellschaftlichen Tendenzen, unter welchen wir leben, sondern es wird überlegt, wie man das denn macht mit einer Übergangsgesellschaft. Also ohne zu überlegen, gibt es in einer neoliberalen, zum Weltsystem der Globalisierung verallgemeinerten Politik, Ökonomie überhaupt noch transzendierende Elemente. Die gibt es noch utopische Gehalte, die darüber hinausweisen? Gibt es Subjekte solcher utopischen Gehalte wie die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert? Sondern da geht man souverän drüber hinweg, sagt, es gibt die Krise, jeder weiß, es muss sich was ändern. Das ist vielleicht auch klar. Nur wohin sich das ändert, wissen wir eigentlich in ganz Deutschland nur allzu gut, wohin die realen Tendenzen gehen. Jedenfalls in Richtung auf den Verein freier Menschen offenbar nicht, aber hier wird davon ausgegangen. Und dann gibt es da natürlich eine Voraussetzung, wenn so etwas gedacht wird, dass man annimmt, dass das Verhältnis von Krise und Kritik seit dem Liberalismus, seit den Zeiten von Adam Smith, David Ricardo und Karl Marx sich bis heute kaum geändert hat. Und dass man, wenn man über ökonomische Krisen etwas lernen will, man vielleicht heute bei der Finanzkrise in den dritten Band des Kapital zu gucken hat und dort über historische, bis heute gültige Antworten auf die Frage kriegt, wie ist es denn dazu überhaupt gekommen? Das heißt, man muss dann auf der einen Seite die marxische Theorie in ein Dogma verwandeln, was überhistorische Geltung hat. Man macht aus der Lehre von Marx einen Marxismus. Man macht aus einer Theorie, die ihre Zeit in Gedanken gefasst ist, das, was Marx ausdrücklich abgelehnt hat, eine überhistorische Theorie zu einem. Und dann entledigt man sich natürlich auch der Aufgabe zu fragen, wo leben wir denn heute? Das heißt, vielleicht mal Mut haben, sich seine eigenen Gedanken zu bedienen, um zu sehen, was sich nach Marx entwickelt hat. Das, was ich vortrage, geht jetzt in die Richtung, wenn man es plakativ macht, ohne Marx kommt man nicht weiter, mit Marx alleine kann es auch nicht sein. Soweit erstmal zur Intention, und deshalb ist das, was ich so schreibe, darauf gerichtet, mich also Marx philologisch in irgendeiner Form auseinanderzunehmen, den 2000. Kommentar zum Kapital zu schreiben. Das muss man vielleicht nicht machen, sondern mal zu gucken, wie hat sich das System der bürgerlichen Ökonomie seit der Zeit des Liberalismus so entwickelt, dass es den klassischen Zusammenhang theoretisch und praktisch zwischen Krise und Kritik nicht mehr gibt. Warum ist an die Stelle dieses Zusammenhangs von Krise und Kritik der von Krise und Autoritarismus getreten? 4 Punkte würde ich gerne vortragen. Werde ich vortragen, auf alle Fälle. Ich will ja irgendwie zum Ende kommen. Und zwar werde ich einleitend etwas vortragen, und es ist alles eine Skizze und eine Anregung zum Selbstdenken. Das muss man dazu sagen. Alle Antworten gebe ich ja nicht viele. Hoffentlich keine. Also einleitend etwas vortragen über das, was das System der bürgerlichen Ökonomie unter der Herrschaft des Neoliberalismus ist, von dem man sagen kann, dass er seit 1973 mit dem Ende des Bretton Woods-Systems oder seit den Weltwirtschaftskrisen 75, 81 installiert worden ist. Zuerst in Chile von Augusto Pinochet, nachher in England von Margaret Thatcher, in den USA von Ronald Reagan und in Deutschland relativ moderat noch unter Helmut Kohl, dann zum System gemacht worden ist durch den europäischen Binnenmarkt von 1992, 93, durch das, was wir in der Tasche tragen, den Euro, und dann 1995 mit der Begründung der Welthandelsorganisation als Globalisierung, vorher hieß es einige Jahre neue Weltordnung. Aber das, die Metapher Globalisierung, die so überhaupt nichts sagt, treffenderweise. Ich erkläre nachher nochmal, warum das wirklich treffend ist, dass man sich mit einer Metapher begnügen muss und nicht mit einem Begriff. Das ist das Erste. Dieser Neoliberalismus ist, was ich hier eben kritisch angemerkt habe zu diesem Maschband, in einer gegensätzlichen Einheit mit dem klassischen Liberalismus. Das heißt also, ohne den Liberalismus, den klassischen, wird man den Neoliberalismus nicht verstehen, weil der Neoliberalismus daraus hervorgegangen ist, aber der Neoliberalismus bricht mit vielem, was klassischer Liberalismus ist, weshalb das mit Krise und Kritik nicht mehr funktioniert. Also ich trage zweitens einiges vor an Dogmen über den klassischen Liberalismus auf dem Gebiet der Politikökonomie, das heißt Adam Smith und David Ricardo. Immer sehr verkürzt, ich hoffe auf den Punkt gebracht, aber natürlich nicht detailliert. Dann gab es eine zeitgenössische Kritik am klassischen Liberalismus, teilweise am englischen Industriekapitalismus, dieser Form des ökonomischen Liberalismus, und noch mehr am französischen Liberalismus der Französischen Revolution wegen des Umschlags der Menschenrechtsutopien in die ökonomische Gewalt in England und den großen Terror in der Französischen Revolution, der liegt ja noch etwas davor. Und zwar gibt es da drei Hauptkritiken. Das eine ist Hegel, das erwähne ich nachher nur mal kurz. Das zweite ist Auguste Comte, französischer Rationalismus. Und das dritte ist die deutsche Gegenaufklärung. Und darauf stützt sich der heutige Neoliberalismus, auf die deutsche Gegenaufklärung, die historische Schule des Rechts. Dann werde ich viertens den Übergang des Liberalismus in den Imperialismus darstellen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass schon unter dem Imperialismus, das heißt mit der großen Depression 1873-79, ein Ende kommt des Zusammenhangs von Krise und Kritik. Und das drückt sich dann aus in der bürgerlichen Wissenschaft der Ökonomie im Übergang von der klassischen liberalen Gesellschaftstheorie von Adam Smith und David Ricardo zur Ökonomie als Fachwissenschaft, die auf Deutsch dann noch den fürchterlichen Titel einer Volkswirtschaftslehre trägt. Volk und dann auch noch Wirtschaft. Es ist keine weltbürgerliche Ökonomie mehr, mit anderen Worten, was die von Adam Smith ist, und es kommt dort auch Freiheit und Gleichheit und Ähnliches nicht vor und der ewige Frieden sowieso nicht. Und das ist so ungefähr die Tradition, in der Volkswirte heute ausgebildet werden. Und das ist der zweite Ansatzpunkt für den heutigen Neoliberalismus, jedenfalls die österreichische Variante, die absolut dominierende Variante, die klassische Variante. Wenn ich von Neoliberalismus spreche, nehme ich immer die Figur, ich mache das so ähnlich wie Marx das bei Smith macht, der hat ja auch nicht irgendjemanden genommen, sondern den Hauptvertreter, und ich nehme Herrn Hayek, und zwar deshalb Herrn Friedrich August von Hayek, der 1992 gestorben ist, aus Wien, weil er einmal in den vier Zentren des Neoliberalismus als Professor gelehrt hat, in Wien, in London, in Chicago und in Freiburg, weil auf seine Initiative die Organisation der Neoliberalen, die Montparnasse Society, gegründet wurde und er auch den leitenden Vortrag gehalten hat. Und er auch, obwohl seine Arbeiten weit zurücklagen teilweise, 1974 beim Übergang zur keynesianischen Staatssteuerung weltwirtschaftlich zum Neoliberalismus, also genau zum richtigen Zeitpunkt, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft der Schwedischen Reichsbank erhalten hat. Als erster Neoliberaler und als zweiter seiner Schule hat dann Milton Friedman aus Chicago den Preis erhalten, genau zu der Zeit, als Augusto Pinochet in Chile beraten hat bezüglich der Frage, ob man nicht die Demokratie bisweilen im Blut baden müsse. Und Hayek hat noch hinzugefügt, die Ökonomie sei ja dazu da, das Leben von Menschen zu garantieren, aber nicht jedes. In einem Interview in Santiago, genau während der Zeit des Staatsterrors, als seine Montpellier Society dort eine Tagung gehalten hat, da war sie irgendwie auch richtig. Also, es geht im Grunde um die Nachzeichnung, einmal, was ist Neoliberalismus und die Genese des Neoliberalismus, und da müsste eigentlich auch deutlich sein, mir ist das jedenfalls deutlich, warum der Zusammenhang zwischen Krise und Kritik nicht mehr besteht, wie zu den guten alten Zeiten. Was hat Herr Adorno gesagt? Das waren noch glückliche Zeiten, als Marx eine Kritik der politischen Ökonomie hat schreiben können und die bürgerliche Gesellschaft bei ihren eigenen Utopien nehmen konnte. Die Zeiten seien vorbei. Die bürgerliche Gesellschaft hätte ihre Utopien auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen und da sei nichts mehr zu holen. Scheinbar. Ich fange mal an mit dem Neoliberalismus. Und zwar werde ich einige Dogmen vortragen. Das macht die Sache kürzer und etwas griffiger und auch nachvollziehbarer. Also wenn man von Dogmen des Neoliberalismus spricht, also von Meinungen, dann scheint das ein bisschen schwierig zu sein, weil die Philosophie ja mal mit der Kritik von Meinungen begonnen hat in der Antike. Und man sollte denken, das sei nun im 20. Jahrhundert vorbei, aber Hayek gehört zu der Art von Wissenschaftlern, die Wissenschaft als Glaubensbekenntnis annehmen. Das ist es, woran wir glauben, Thatcher. Mit dem Buch von Hayek in der Hand im englischen Parlament. So, und also eine Wissenschaft als Glaubenssystem. Man muss sich dazu bekennen und man muss es glauben. Deshalb ist es auch ein Dogma zu Recht. Und Hayek würde sich gar nicht dagegen sträuben. Er hat irgendwann mal geschrieben, also er wusste gar nicht, was die Leute gegen Meinungen hätten. Gut, also seine erste Meinung oder sein erstes Glaubensbekenntnis ist das, hat er um 1960 geschrieben und auch vorher, dass die damals herrschende Form, also bevor der Neoliberalismus dann auch tatsächlich irgendwo nationalökonomisch implementiert worden ist, die damals herrschende Form von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, der Rationalismus sei. Und zwar hat er überlegt, es gibt so verschiedene Varianten, dass mindestens die Zeit zwischen 1848 und 1948, da kam die Labour Party in England an die Regierung, das Jahrhundert des europäischen Sozialismus sei. Das ist schon irgendwie schwierig und man muss nicht Geschichte studieren, um damit Schwierigkeiten zu haben, den Imperialismus als Sozialismus zu verstehen. Aber es ist deshalb Sozialismus, weil der Imperialismus angefangen hat, eine staatliche Wirtschaftssteuerung zu machen. Und alles, was so etwas ist, ist für Neoliberale schon mal sozialistisch. Und dann kann man auch Bismarck einen Sozialisten nennen und Ähnliches. Und er versteht unter Rationalismus alles Wissen, was ein Wissen von Tatsachen und kausalen Relationen ist, und zwar so, dass man diese Ursachen-Wirkung-Relationen in Erklärung, in Prognose und Sozialtechnik umwandeln kann und lernen kann, nicht nur die Natur, sondern auch Wirtschaft, Gesellschaft, Individuen und so weiter zu objektivieren und durch klassische Formulierung von Max Weber durch Berechnung zu beherrschen. Das kann man aber nur dann machen, wenn man sich zutraut, mit diesem Rationalismus die Wirtschaft als Ganze zu steuern, so wie es die Theorie von Keynes nach 1936 sich zugetraut hat, oder die New Deal-Politik in den USA, also alles, was man so Staatsinterventionismus nennt, geplanter Kapitalismus. Das ist also alles Sozialismus. Und deshalb lautet dann das Dogma in anderer Form, sozialistisch ist jede Form einer geplanten Wirtschaft, ob es nun geplanter Kapitalismus ist oder sonstige Planwirtschaft, das ist alles. Das zweite Dogma ist, wenn dies die herrschende Form ist von Wirtschaft und Gesellschaft, ist das überhaupt aufrechtzuerhalten? Und dann überlegt Hayek nicht zu Unrecht, da ist nämlich auch viel Richtiges dabei, dass dieser Rationalismus immer darauf beruht, dass man eine Differenz hat in der Gesellschaft oder individuell zwischen einer Klasse von Menschen, die die Gesellschaft steuern, und andere, die gelenkt werden. Und dass dies mit Freiheit nicht viel zu tun hätte, aber viel mit Notwendigkeit. Und dass dieser Rationalismus eigentlich immer die Anmaßung enthält, dass Einzelne über Einzelne in technisch rationaler Weise herrschen können. Nicht willkürlich, aber so. Und deshalb müsste, weil das immer nur eine Steuerung durch Einzelne ist, es völlig unmöglich sein, eine Gesellschaft als Ganze technisch zu steuern. Und zwar aus dem Grunde, dass man eine Gesellschaft unter dieser technischen Steuerung immer als naturgesetzliches Ganzes betrachten müsste, was als Ganzes unhintergehbar und unüberschreitbar und insofern unerkennbar ist. Und wenn in dieser sozialtechnischen Weise eine Gesellschaft naturgesetzlich geordnet scheint und unüberschreitbar ist, das heißt, dass man sie als Ganze nicht in den Blick nehmen kann, da kann man sie als Ganze auch nicht steuern und da kann man sie als Ganze auch nicht verändern und dann muss das Ganze scheitern. Und deshalb folgt nach Hayek daraus, dass die Konsequenz dieses Rationalismus die Anerkennung der Tatsache ist, dass man die Gesellschaft als Ganze nicht erkennen und nicht steuern kann. Das heißt, es folgt daraus, dass wir alle, jeder, nicht in der Lage sind, die Gesellschaft als Ganze zu erkennen. Sie ist für uns ein irrationales Ganzes, unerkennbar. Und wir können, sagt Hayek in der schärfsten Formulierung, von dieser Welt nur den sehr kleinen Teil dessen erkennen, der unser Alltagsleben ausmacht. Also einen ganz kleinen, bornierten Kreis. Da können wir rational handeln, aber Gesamtprobleme können wir nicht erkennen und nicht steuern. Und deshalb folgt hier daraus, dass die Gesellschaft nicht ein naturgesetzlich-technisch-rationales System ist, gewissermaßen keine Systemtheorie der Gesellschaft ist angemessen, sondern das Ganze ist das Irrationale hiernach. Und deshalb muss man es glauben. Das kann man nicht beweisen. Nun ist das etwas merkwürdig, dieses Dogma, weil Hayek antritt und so wie ich es erzählt habe, ist das auch irgendwie plausibel. Wenn jemand sagt, ich erkläre, dass die Gesellschaft als Ganze nicht erkannt werden kann, dann muss er genau das erkennen. Und da kommt man auch nicht raus aus der Falle, es sei denn, man rettet sich in das Glaubensbekenntnis. Das heißt, auf der einen Seite ist in diesem Neoliberalismus, weil das, was nicht erkannt werden kann oder die Unmöglichkeit der Erkenntnis doch erkannt werden kann. Und Hayek deshalb sagt, ich formuliere, das ist jetzt nicht meine, sondern seine Formulierung, eine Theorie der Gesellschaft, die erklärt, dass die Gesellschaft nicht erklärbar ist. Also genau in dieser Form. Deshalb muss ich das, was ich versuche zu erklären, dass es nicht erklärbar ist, dann doch in irgendeiner Form begründen. Und deshalb, wenn er sagen würde, ich schreibe einen Glaubenssatz auf, dann wären seine Bücher 10 Seiten stark und er braucht dann nicht 20 Bücher schreiben, sondern nur die 10 Seiten. Dann wird man sagen, gut, ich glaube halt, dass ich nichts wissen kann. Und dann ist Schluss. Er muss es aber begründen und die Begründung ist immer recht ausführlich und das ist auch ein relativ gebildeter Mann. Also unter den Neoliberalen sind ziemlich viele, die man so nicht nennen kann, aber der hat jedenfalls, also theoriegeschichtlich ist er doch einigermaßen beschlagen. Und das Zweite ist, dass dieser Neoliberalismus nicht nur begründet werden muss, diese Nichterklärbarkeit zu erklären, sondern dass er auch praktisch nicht einfach sich durchgesetzt hat. Also so, wenn man sagt, aus der Nichterkenntnis des Ganzen folgt die Unmöglichkeit, es nicht zu lenken, dann sollte man denken, dann hat es das wohl immer schon gegeben. Nun konnte Herr Hayek das unmöglich sagen, weil, was ich vorgetragen habe, eben, da sagt er, wir hatten das Jahrhundert des Sozialismus. Und wenn man den Sozialismus abschaffen will, also in neoliberaler Terminologie, die Regulierung der Planwirtschaft abschaffen will, um Neoliberalismus zu schaffen, dann muss man mit dem Staat, dessen Regulierung man abschaffen will, auch die staatlichen Regulierungen abschaffen und deregulieren. Das heißt, man den Staat, von dem man sagt, dass er in die Wirtschaft nicht eingreifen soll, der muss in die Lage versetzt werden, die Wirtschaft so zu steuern, dass er genau das nicht tut, was er nicht tun soll. Also das ist die zweite Paradoxie. Und wenn man diese beiden Paradoxien zusammennimmt, dann kann man sagen, Hayek erklärt, dass er das, was es zu erkennen gilt, nicht erkennen kann. Und er setzt zweitens fest, dass der Neoliberalismus, der sich jeder Gesellschaftsplanung entgegensetzt, doch administrativ installiert werden muss, heißt es immer, konstituiert und in Funktion gehalten werden muss. Man braucht ja eine Wettbewerbsbehörde, damit es Wettbewerb gibt. Den gibt es ja nicht einfach so. Also man braucht den Staat schon, um die staatlichen Regulierungen des alten Kapitalismus zu beseitigen. Und man muss gegenüber den alten Regulierungen, muss der Staat gewissermaßen diesen neuen neoliberalen Kapitalismus mehr als je zuvor stützen, konstituieren und in Funktion halten. Vorher waren es immer nur Teilbereiche der Wirtschaft, jetzt ist es die Wirtschaft als Ganze, die auf staatlichen Steuerungen beruht, von denen gesagt wird, dass sie keine seien. Der Staat steuert die Wirtschaft so, als würde er sie nicht steuern. Und Hayek erklärt, was er nicht erklären kann. Und in dieser Weise könnte man jetzt sagen, ist auf der einen Seite jeder Kritik der Boden entzogen. Wenn man nämlich sagt, ich kann die Gesellschaft als Ganze gar nicht erkennen, weil sie unüberschreitbar ist, dann habe ich kein Bewusstsein der Gegenwart, dann kann ich sie nicht nach ihrer Genese überschreiten. Das heißt, ich lebe in einer Gesellschaft, die nicht nur ohne Gegenwartsbewusstsein, sondern die auch noch erinnerungslos ist. Also pathologisch erinnerungslos, müsste man geradezu sagen. Und auch was die transzendierenden Elemente betrifft, also mögliche sozialen Utopien, auch pathologisch hoffnungslos. Genau das aber ist das, was in dem Neoliberalismus doch enthalten ist, nämlich in der Form, dass das, was nicht ist, in dieser Form der Negation enthalten ist. Dann kann man Hegel nachgucken in der Wissenschaft der Logik, da steht die berühmte Formulierung von einer bestimmten Negation. Das, was verneint ist, enthält durch die Verneinung das zu Verneinende immer noch negativ. Man kann das auch bei Sigmund Freud, es gibt eine kleine Arbeit über die Verneinung, nachlesen. Das, was verneint wird in einer psychoanalytischen Therapie, ist das Verdrängte und das ist durchaus wirksam und dort enthalten. Das heißt, in dieser Form der Negation ist so etwas wie Erinnerung, Utopie und doch Gegenwartsbewusstsein auch durchaus enthalten. Es ist sogar in der Form enthalten, dass Hayek die Kategorie des Unbewussten erkennt und auch kennt und sagt, in der neoliberalen Gesellschaft verläuft alles unbewusst, aber das Unbewusste wird nicht zu Bewusstsein gebracht durch Aufklärung, sondern es wird unbewusst als Tradition in Gang gehalten. Wenn dies die Formen sind, in denen der Neoliberalismus auftritt, dann lässt sich was zum Verhältnis über Krise und Autoritarismus sagen, nämlich erstens, dass das Dogma, dass sich die Gesellschaft als Ganze erkennen kann, ebenso beinhaltet, dass die neoliberale Theorie keine Theorie der neoliberalen Krise hat. Das ist nicht weiter verwunderlich. Das hat der klassische Liberalismus auch nicht. Keine Theorie negiert sich gewissermaßen selber oder macht eine Theorie des eigenen Zusammenbruchs. Wenn die Neoliberalen von einer Krise reden, dann reden sie immer von einer Krise des geplanten Kapitalismus. Und dass dieser geplante Kapitalismus noch nicht genügend dereguliert ist. Das heißt, die Krisenursache ist nie nach dem Neoliberalismus, zum Beispiel bei der jetzigen, vergangenen, wie immer, permanenten Krise, entweder der alte Sozialstaat, mit dem man versucht hat, den Konsum zu steigern und eine Unterkonsumkrise zu beheben. Es sind die Gewerkschaften, die gegen jeden Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt sind, weil sie Monopolisten für Arbeitskräfte sind. Es ist weil Rationalismus immer der von Sozialatomen, von Einzelnen ist, es ist immer der Einzelne, der ein Problem hat. Immer der Einzelne. Es ist immer derjenige, der arbeitslos ist, ist seines Glückes wie seines Unglückes Schmied. Das kann man sogar bei Hayek selber nachlesen. Wer arm ist, ist arm deshalb, weil er es nicht besser konnte. Und bei der Frage, was es da zu können gibt, wissen Sie an einer deutschen Universität auch, was muss man als erstes lernen? Die Selbstvermarktung. Also die Verfassung der Freiheit von Hayek, 1960, Seite 100, da können Sie es nachlesen, dann wissen Sie auch, wohin Sie gehen, wenn Sie irgendwo hingehen. Der Mensch ist von Natur aus ein Unternehmer. Und er mag wohl viel oder wenig wissen. Wenn er wenig weiß, macht das auch nichts. Und wenn er viel weiß, nützt es ihm unter Umständen nicht. Weil das erste Wissen, über das man verfügen muss, ist, dass man eine Verfügung, ein Interesse an seinem Wissen, das man hat oder auch nicht hat, decken muss. Deshalb muss man Unternehmer in eigener Sache sein. Und wenn man dann scheitert, mag man wohl viel gelernt haben, werden die meisten von Ihnen auch, aber Sie müssen lernen, also sich zu vermarkten. Und wenn Sie das nicht können, dann sieht das schlecht aus. Und dann sagt der Neoliberalismus, schön, dass Sie so viel gelernt haben, Sie konnten es nur leider nicht an den Mann oder die Frau bringen. Auf dem Arbeitsmarkt haben Sie versagt, arm sind Sie deshalb zu Recht und arbeitslos auch. Rechnen Sie bitte nicht mit der Solidargemeinschaft der Gesellschaft, die haben wir nicht mehr. Da Sie selbst schuld sind, bringen Sie sich da selber raus. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Auskunft, die in einer neoliberalen Gesellschaft außerordentlich schwierig ist für die Betroffenen, dass gesagt wird, also wenn die Krise dem alten Wohlfahrts- und Gewerkschaftsstaat zugeschrieben wird, weil diese beiden dafür sorgen, dass Einkommen unter Umständen stärker steigen, als die Arbeitsproduktivität steigt. Und weil der alte, die Wirtschaft und Gesellschaft planende Staat dies gemacht hat mit den keynesianischen Instrumenten, das heißt der öffentlichen Verschuldung, das mal eine große Entdeckung gewesen ist, die öffentliche Verschuldung als produktives Element. Und mit dieser öffentlichen Verschuldung dann Infrastrukturmaßnahmen zur Förderung von Beschäftigung und wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen und Ähnliches dann in Gang setzt, dann sind diejenigen, die wohlfahrtsstaatliche Leistungen empfangen, von der Sozialhilfe oder vom Income Support oder vom Arbeitslosengeld 2 oder vom Wohngeld oder von der Rente bis was weiß ich wohin, sind Menschen, die mehr konsumieren, als sie produzieren. Das heißt, oder wenn man es nationalökonomisch nimmt, Länder, die sich hoch verschulden, wie Peru oder Mexiko es mal gemacht haben und wie in der EU das nun die sogenannten Schweinestaaten machen, die PIGS, Portugal, Irland und so weiter, weshalb man sie ja auch so nennt. Dann sind diese Länder, von denen man mal gelernt hat, dass in ihnen relativ arme Menschen leben, bei denen man so unmittelbar nicht auf die Idee kommen würde, dass sie überkonsumieren, die waren Überkonsumenten. Und deren Konsum müsste man dann reduzieren, das heißt Austerity. Das heißt also, diese Art von Krisen werden verlangt, sodass also bei dieser Krisenpolitik jede Art von Überkonsum in dieser Form angeprangert wird, die Krise individualisiert wird und jetzt ist die Frage, und was nun? Und wenn aus dieser neoliberalen Wirtschaft und Gesellschaft, die der Erinnerung entsagt hat und der Sozialutopien entsagt hat und deshalb als einziges fordert, nicht die konformistische Revolte, sondern Hayek nennt das freundlicher, freiwilligen Konformismus. Und zwar mit dem Zusatz, es sei ein überpersönlicher Zwang, den jeder gegen sich ausüben könnte. Und wenn der nicht gegen sich ausgeübt würde im freiwilligen Konformismus, dann müsste man vielleicht auch zu physischem Zwang greifen. Deshalb habe ich vorhin auch das Chile von Pinochet erwähnt. Und das haben wir ja nun auch gelernt im Laufe der Zeit, von Peru und Mexiko bis Brasilien und so weiter und jetzt auch in der EU, dass man da auch durchaus zu physischem Zwang greift, sodass jeder jeden Zusammenhang von Krise und emanzipatorischer Kritik scheinbar der Boden entzogen ist, mit der einen Ausnahme, dass das, was dort negiert wird, in der Negation noch enthalten ist. Aber das reicht nicht hin, um daran ein revolutionäres Subjekt in irgendeiner Form zu erkennen. Man könnte auch anders sagen, 1933, Wilhelm Reich, die deutsche Arbeiterklasse hat eine schwere Niederlage erlitten. Für Deutschland gilt das ohne Zweifel. Der geplante Kapitalismus der New Deal-Politik in den USA nach 1933 hat die sozialreformistische Arbeiterbewegung in die Krisenüberwindung, in die Kapitalakkumulation integriert. Da war höchstens Reformismus angesagt, aber ein revolutionäres Subjekt der Arbeiterbewegung völlig liquidiert. Dann wurde ab ungefähr 1944, 46 nochmal in der kritischen Theorie gefragt, gibt es überhaupt noch irgendwo, das Proletariat ist ausgefallen, irgendwo ein Subjekt, was ein Subjekt auch utopischer Potenzen in der Gesellschaft ist. Frau Kramer hat 1944, 46 gesagt, vielleicht die Märtyrer in den Konzentrationslagern. Marcuse hat nachher mit den Subjekten, die das Lustprinzip verkörpern, nochmal Überlegungen angestellt. Revolte, Revolution, Revolte der Natur, Revolte der Kunst. In der Triebstruktur ist die Konterrevolution oder die Revolution enthalten, also Ähnliches. Und Marcuse ist 79 gestorben, also als der Neoliberalismus sich dann durchgesetzt hat. Und danach wurde es dann mit dem revolutionären Subjekt gar nichts mehr. Neue soziale Bewegungen sind ungefähr das richtige Leben im Falschen. Und bei den Globalisierungskritikern, glaube ich, ist ein ausgeprägtes theoretisches Bewusstsein über den Kapitalismus, denke ich, kaum vorhanden. In diesem Sinne kann man sagen, ist der Neoliberalismus scheinbar allem entgegengesetzt, was einmal klassischer Liberalismus war. Punkt 2. Wenn man von klassischem Liberalismus spricht, spricht man von dem Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen, vom Zeitalter der bürgerlichen Aufklärung der Verhältnisse, des Bewusstwerdens gesellschaftlicher Verhältnisse, auch von der Möglichkeit, eine Gesellschaft unter der Herrschaft der Vernunft zu schaffen. Man hat wunderbare Sozialutopien, vielleicht die schönste von allen, die von Kant über den ewigen Frieden, oder die andere auch von Adam Smith über den Wohlstand der Nation. Man hat die Utopien über die Freiheit des Menschen als Menschen, das heißt aller Menschen, weshalb die Freiheit mit Gleichheit zusammengeht. Man hat deshalb auch die Vorstellung, dass die bisherige Geschichte der Gewalt überwunden ist in diesem System des ewigen Friedens, das zu den Zeiten, als darüber geschrieben wurde, keineswegs verwirklicht war. Man hat auf der anderen Seite aber ein Element, auf das sich die Neoliberalen gerne beziehen. Die Herrschaft der Vernunft. Nun sagen die Neoliberalen, das mit der Vernunft ist eine menschliche Anmaßung. Aber in der Weise, in der es mal formuliert worden ist, in den Formen, die vielleicht bekannt sind oder in einer Form sicher, ist das mit der Herrschaft der Vernunft eine schwer verständliche Angelegenheit. Also berühmt ist einfach die Formulierung von Adam Smith, die Invisible Hand. Jeder macht das, was er zu tun gedenkt, folgt er seinem privaten Interesse und ohne es zu wissen und zu wollen, realisiert er das allgemeine Interesse der Gesellschaft, wie gelenkt durch eine Invisible Hand. Also das private Interesse durch die unsichtbare Hand geht in irgendeiner Form mit der Verwirklichung des allgemeinen Interesses aller Menschen zusammen. Und damit deutlich ist, was damit gemeint ist, es gibt von Adam Smith in seiner ersten Schrift über die Theorie der moralischen Gefühle die schöne Idee der Sympathie, der Sympathia. Und die heißt, in der Version, wie Kant sie aufgenommen hat auch, dass wenn einem Menschen Gewalt angetan wird, mir Gewalt angetan wird, weil ich ein Mensch bin. Sodass jede Verletzung meines Menschseins eine Verletzung der Menschheit insgesamt ist. Sodass mein Interesse immer mit dem allgemeinen Interesse, mein privates Wohl ohne das allgemeine Wohl nicht zu haben wird. Aber mit der Invisible Hand. Das Ganze heißt dann philosophisch die Herrschaft der Vernunft. Es setzt sich dort ein allgemeines und deshalb vernünftiges Interesse durch. Aber dieses allgemeine Vernunftinteresse setzt sich durch auf bewusstlose Weise. Also eine ihrer selbst bewusstlose Vernunft. Und die Menschen sind dieser allgemeinen Vernunft entfremdet. Und es gibt deshalb auch eine andere, nicht ganz so berühmte Metapher von Hegel dafür, nämlich, dass sich die Vernunft wie eine List durchsetzt, eine List der Vernunft, die sich hier durchsetzt. Eine Vernunft, die den Menschen entfremdet ist und deshalb über sie herrscht. Die Herrschaft der Gesetze, die Herrschaft der Verhältnisse, die Herrschaft von Abstraktionen, die Herrschaft der Vernunft, das sind alles Formulierungen aus der Zeit des Liberalismus. Und dass sie bewusstlos ist, das können Sie bei Adam Smith nur nachlesen, wie bei Hegel, das können Sie bei Schiller nachlesen, bei Smith oder bei Ricardo. Und als nachher 1844-45 Friedrich Engels seine Untersuchungen macht, in England und vorher seine Kritik der Nationalökonomie schreibt und sagt, was soll man von einem Gesetz halten, was sich auf bewusstlose Weise durchsetzt, war das kein Sozialismus, sondern da hat er eigentlich ein bürgerliches Selbstverständnis nochmal auf den Punkt gebracht, dass die Vernunft sich bewusstlos durchsetzt. Das heißt, in dieser Vernunft, in dieser Idee der Vernunft steckt einmal etwas, was der Neoliberalismus negiert, nämlich diese vorhin sogenannten wunderbaren sozialen Utopien, die alle auf Vernunft gegründet sind. Und auf der anderen Seite steckt das drin, was der Neoliberalismus dann zur Apologie erhebt, nämlich dieses Bewusstlose. Und was der Neoliberalismus dann gewissermaßen seiner Aufklärung beraubt, seines aufklärerischen Gehalts beraubt und dann zu einem Irrationalen macht. Das heißt, aus der Invisible Hand, die mal liberale Aufklärung und revolutionär war, wird hier etwas Antirevolutionäres, Antiaufklärerisches und völlig Irrationales gemacht. In der Hoffnung, dass ich nicht über Ihre Köpfe hinwegrede, was eben verzeihen können. Warum ist diese Idee der Invisible Hand eine Vernunftidee oder warum ist es Aufklärung? Wenn man die Politikökonomie nimmt vor Adam Smith oder die politische Philosophie oder auch die Erkenntnis, wenn man so will, Erkenntnistheorie, die es in der Philosophie vor Adam Smith gibt, also vor 1776 mit dem Wohlstand der Nation oder vor 1759 mit der Theorie der moralischen Gefühle, dann hat man immer Theorien vor sich, die man Metaphysik nennt. Und wenn man das definieren will, dann kann man sagen, Metaphysik ist immer der Versuch zu begreifen, dass die ganze Welt, klassisch ausgedrückt die Welt der Natur und die gesellschaftliche Welt, in Gott eins sind. Und es ist der Versuch, dies zu begreifen, indem man einen Beweis vom Dasein Gottes führt. Also indem man versucht, nicht an Gott nur zu glauben, sondern seine Existenz zu beweisen. Und alles, was vor der Epoche des Liberalismus ist, ist immer göttliche Natur und nicht Naturobjektivität. Das ist immer eine subjektive Natur. Und wenn man von Gesellschaft redet, ist das immer auch ein sinnlicher, anschaulicher Zusammenhang. Um das Letztere mal deutlich zu machen, wenn Sie in einer Zeit, in der der absolute Herrscher die Verkörperung einer göttlichen Rationalität ist und deshalb in seiner Person die Einheit des Staates sinnlich darstellen kann. Vielleicht haben Sie mal das Titelbild, das ganz berühmte von Thomas Hobbes, Leviathan, gesehen. Das kann man, da kann man ein Titelbild draus machen. Machen Sie mal ein Titelbild über Adam Smith mit seiner Invisible Hand. Nix. Da haben Sie ein leeres Blatt. Also ich finde immer, wenn es ein gutes Buch über Liberalismus gibt, dann würde ich Turner nehmen. Also mit seinen wunderbaren Nebelbildern. Da ist beinahe auch nichts drauf. Deshalb ist diese Zeit fabelhaft trifft. Also diese englische Nebel, weiße Bilder, wo man beinahe nichts sieht. Aber mehr können Sie gar nicht machen. Und wenn Sie denselben Thomas Hobbes nehmen, der sagt, wie sein Lehrer Francis Bacon, die Natur ist nicht irgendwie tote Objektivität, der Stein ist nicht einfach Stein, das ist göttliche Natur. Oder wie in der Renaissance, wir erheben uns zur göttlichen Schöpfungskraft und wir schöpfen die Natur völlig neu, also aus eigener Schöpfungskraft. Und Sie haben diese göttliche Natur, die ist gewissermaßen Subjekt-Objekt. Und Sie lesen bei Thomas Hobbes danach, was ist das Geld? Und er sagt, das Geld ist Edelmetall, das kann ich anfassen. Das gab ganz lange, Geld ist Gold und Silber. Und nichts anderes, ein sinnliches Ding, da kann ich hingreifen. Wenn Sie bei Adam Smith fragen, bei der Theorie der Invisible Hand, was ist der Reichtum der Nation, dann sagt er ein abstrakter Begriff. Oder Kant hat deshalb unterschieden, das klingt ganz merkwürdig, zwischen einer sinnlichen und einer übersinnlich zweiten Natur. Eine übersinnliche Natur, das ist nichts Anschauliches mehr. Der Reichtum wird abstrakt, die Verhältnisse werden abstrakt, der Staat wird zur Volonté générale, da ist auch nichts mehr zu sehen. Die Invisible Hand ist nicht zu sehen und so weiter. Und das ist das, was bürgerliche Aufklärung macht, dass sie gewissermaßen den Schleier der göttlichen Welteinheit zerreißt, die Natur objektiviert, die Gesellschaft subjektiviert und dass es zum ersten Mal im Liberalismus Gesellschaft gibt als Abstraktion, als Herrschaft der Vernunft und so weiter. Und das ist dann bürgerliche Revolution, Überwindung des Absolutismus, Überwindung des Goldgeldes, politisch-ökonomisch, Überwindung des Göttlichen in der Welt, totaler Atheismus in der Französischen Revolution, der einzige Gott ist nur noch das höchste Wesen und das ist die Vernunft. Und dann wird es schwierig. Wenn man die Herrschaft der Vernunft in dieser Weise voraussetzt und den Menschen entgegensetzt, herrscht sie über die Menschen und ist eine sie entfremdende Macht. Und deshalb ist nicht zufällig, was ich gleich erzähle, der Umschlag in der Französischen Revolution als das Fest des höchsten Wesens gefeiert wird. Das ist keine Konstruktion von Robespierre, sondern das gab es vorher schon. Das Fest der Vernunft gefeiert wurde, war das die Hochform des großen Terrors. Und die Köpfe rollten ohne Ende im Namen der Vernunft, weil die Vernunft geherrscht hat. Und Hegel hat deshalb gesagt, weil sie nur als Prinzip vorausgesetzt, den Menschen entgegengesetzt ist, über sie geherrscht hat, wurde dies, was nur vorausgesetzt wird, blind vorausgesetzt wurde, wurde die Barbarei der Masse fürchterlich. Und wenn man sich anguckt, nur die 5 Jahre zwischen der Erklärung der Menschenrechte 1789 und dem großen Terror und sich fragt, wie kommt dieser Umschlag, dann landet man bei dem, was ich jetzt drittens vortrage, nämlich bei der zeitgenössischen Kritik des Liberalismus. Also um das nochmal hervorzuheben, worauf der Neoliberalismus sich hier bezieht und nicht bezieht, negiert wird gewissermaßen Neoliberalismus der utopische, vernünftige Gehalt, der versucht, die Gesellschaft als Ganze vernünftig zu gestalten durch Aufklärung, durch bürgerliche Revolutionen, die Freiheit aller und nicht einiger, deshalb auch die Gleichheit aller und nicht einiger, und den Wohlstand der Nation und nicht die Knappheit der Güter. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, worauf der Neoliberalismus, woran er anschließen kann und was sich gewissermaßen verhärtet hat nach dem Liberalismus, dann ist es genau dieses unbewusste und unaufgeklärte Element. Und das würde ich jetzt gerne, Punkt 3, genau, wo bin ich? Hier. Etwas umreißen. Die zeitgenössische Kritik des Liberalismus, aus der dann, auf die sich der Neoliberalismus auch bezieht. Nicht nur auf das Bewusstlose der Invisible Hand, sondern auf das, was jetzt kommt, auch. Es gibt um 1800 drei große Kritiken, um 1820, drei große Kritiken des klassischen Liberalismus. Und die beziehen sich erstmal nicht auf das englische Arbeiterelend, das kommt später und wird dann von den Frühsozialisten, von Robert Owen benannt oder von Friedrich Engels und nachher von Marx. Es gibt drei Kritiken. Das eine ist die Begründung des naturwissenschaftlichen Positivismus von Auguste Comte aus Frankreich, aus Paris. Das zweite ist die deutsche Gegenaufklärung, sagen wir mal, aus Berlin. Das trifft sich deshalb schlecht mit heutigen Fantasievorstellungen bisweilen über die Humboldt-Universität, weil Herr Friedrich Karl von Savigny, der diese Gegenaufklärung vorzüglich vertreten hat, in der Zeit des Wiener Kongresses 1814, der erste Rechtsprofessor an der Berliner Universität, der heutigen Humboldt-Universität war, weshalb es mit der Freiheit an der Humboldt-Universität so großartig nicht hat aussehen können, denke ich mal. Und die dritte Kritik kommt auch aus Berlin, der Kollege Hegel, der den Kollegen Savigny nicht ausstehen konnte, weil Herr Hegel ein Anhänger der Französischen Revolution war und eigentlich die Französische Revolution noch radikalisieren wollte. Ich fange mal mit Letzterem an, weil das, was Hegel an der Französischen Revolution kritisiert, nicht seine Beschreibung der verschiedenen Etappen der Revolution ist, sondern das Grundprinzip der Revolution, die Herrschaft der Vernunft. Und zwar sagt er, genau genommen handelt es sich dabei nicht um Vernunft, sondern um Verstand. Und zwar kann man dies nachlesen, und darauf bezieht er sich auch, dass in der antiken Philosophie dieser Unterschied so enthalten ist, dass daraus erklärt wird, was Dialektik sei. Diese Erklärung findet man bei Platon in dem Dialog über die Politeia. Und da gibt es verschiedene Gleichnisse. Immer wenn Platon anfängt, sehr begrifflich zu denken, gibt er Bilder. Das war zu der Zeit nicht anders möglich. Aber das, was er erklärt, ist Folgendes. Dass er sagt, also jedes Denken, überhaupt jedes, muss mit irgendwas hier anfangen. und ich kann mit dem ersten Satz nicht alles, was kommt, erklären. Deshalb ist das, womit ich anfange, erstmal eine Voraussetzung und da muss man mal weitersehen und weiterlesen oder weiterdenken. Und das ginge nun auf zwei Möglichkeiten. Und zwar redet Platon von Verstand in der Schleiermacher-Übersetzung und so versteht es Hegel auch. Wenn ich zum Beispiel die Vernunft voraussetze, aber nicht weiter erklären kann und aus dieser ersten Voraussetzung dann nur modern gesprochen bestimmte Sätze deduziere, um nachher das, was ich begreifen will, darunter zu subsumieren. Dann sagt Platon, das ist eine merkwürdige Form, wie ich die Welt begreifen will, weil ich sie begreife auf der Grundlage von Voraussetzungen, die ich nicht begreifen kann. Weshalb das, was ich voraussetze, auf das, was ich begreifen will, immer projizieren muss. Und so würde ich die Sache selbst, die ich begreifen will, nicht erkennen, sondern aus der Sache selbst immer eine Projektion meiner Voraussetzung machen. Das heißt, ich bewege mich in einem Kreis des Irrationalismus, modern gesprochen, aber ich begreife da nichts, weil ich auf der Grundlage von Meinungen, deshalb habe ich vorhin Meinung gesagt, oder von Dogmen argumentiere. Was Vernunft in dem nicht im Gegensatz, sondern als Kritik dieses Verstandes bedeuten soll, erklärt Hegel so, dass er sagt, auch die Vernunft geht von Voraussetzung, das heißt von Verstand aus, geht aber dahinter zurück und begreift, dass das vorausgesetzt ist, vorausgesetzt ist, das heißt entstanden ist. Das heißt, man versucht aufzuklären, sich zu erinnern, der Genese dieser Voraussetzung. Und wenn man dieser Voraussetzung in dieser genetischen Weise kritisch bewusst wird, dann kommt es auch nicht zur unbewussten Projektion auf die Sache, sondern dann kann ich die Sache selbst auch begreifen, diese Erkenntnisutopie, die Sache selbst begreifen zu können. Wenn Sie es mit Marx haben wollen, können Sie sagen, die klassische politische Ökonomie geht aus vom Tauschwert und leitet daraus alles ab. Und Marx geht hinter den Tauschwert zurück, fragt, wie es zu dieser Abstraktion auf den Tauschwert dann mal gekommen ist. Einleitung der Grundrisse kann man prima nachlesen auf 2-3 Seiten. Wie kommt es überhaupt zur Herausbildung der Herrschaft von Abstraktionen? Und wenn man das aufgeklärt hat, im Sinne einer dialektischen Vernunftaufklärung, dann kann man auf der anderen Seite auch, psychoanalytisch ausgedrückt, das ist ein bisschen schief, die Projektion dieses Wertes auf den Gebrauchswert, das heißt den Fetischcharakter der Ware, aufklären, als gewissermaßen Ding gewordenes Unbewusstes. Und das ist das, was bei Hegel beginnt, diese Form, dass der Liberalismus kritisiert wird, als nur verständige Aufklärung, und zwar kritisiert wird mit den Mitteln einer dialektischen Aufklärung, die noch die Voraussetzung, die Herrschaft der Vernunft selber der Kritik unterzieht, sodass Menschen nicht mehr unter der Herrschaft der Vernunft leben, sondern Vernunft dann das wäre, dass Menschen in einer Gesellschaft leben, in der sie sich ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind. In dem Sinne leuchtet dann einigermaßen ein, dass Hegel sagt, unter der Voraussetzung des Verstandes, dieser Herrschaft der Vernunft, werden diese vorausgesetzten Verhältnisse als Dogmen praktisch zum Terror. Das heißt, diese bürgerliche Gesellschaft revolutioniert zwar die alte Gesellschaft, landet aber selbst im Terror. Der zweite Kritiker des klassischen Liberalismus argumentiert ähnlich, aber es kommt was ganz anderes dabei raus. Und zwar gibt es vom Begründer des Positivismus, des naturwissenschaftlichen Positivismus, Auguste Comte, ein Drei-Stadien-Gesetz, das an der Französischen Revolution gebildet ist, und danach gibt es drei Stadien. das Stadium des, alten Regimes, Ancien Regime, das Stadium der Metaphysik, der Revolution, der Destruktion und dann kommt das positive Stadium, der Positivismus, Stadium der Industriegesellschaft und der Politik als Technokratie. Herr Auguste Comte ist auch ein Anhänger der Französischen Revolution, wie Hegel auch. Aber das, was er kritisiert, ist, dass das Verdienst der Revolution wohl darin besteht, das alte Regime, das theologische, das System unmittelbarer persönlicher Gewalt zu zerstören. Mit den Mitteln der Vernunft, mit den Mitteln der Kritik, mit den Ideen eines Sozialvertrages, also Rousseau, Contrat social, mit den Vorstellungen einer Republik, die sich auf einen vernünftigen allgemeinen Willen gründet und Ähnlichem. Nun sagt also der Comte, das alte System war ein System der Ordnung. Und diese Revolution ist ein System der Kritik. Hat also den Fortschritt und die Dynamik auf seiner Seite, aber keine Ordnung. Zerstört alles, macht es destruktiv. Kritik ist überhaupt etwas Destruktives, wissen wir seit dem Positivismus, da ist nichts dabei. Großes Verdienst der Revolution, das Alte ist zerstört. Dahin will Comte auch nicht zurück, aber es kann bei dieser Zerstörung auch nicht bleiben. Und Comte erinnert daran, was passiert, wenn man ein altes System nur zerstört, nämlich weil die Zerstörung nur destruktiv ist und nur Fortschritt ohne Ordnung, folgt nach dieser Destruktion notwendig die Reaktion, also das Zeitalter der europäischen Reaktion, der Heiligen Allianz und Ähnlichem. Das heißt, diese Art von Revolution bringt immer wieder die Reaktion zurück und bewegt sich in einem dauernden Kreis. Wie kommt man da raus? Und deshalb sagt Comte als Anhänger der Französischen Revolution, wenn man die Verdienste der Revolution retten will, braucht man ein System, das Ordnung, altes Regime und Fortschritt, Revolution vereint, Ordnung und Fortschritt. Und zwar so, dass es positiv wird. Und positiv nennt er auf Tatsachen gegründetes Wissen, in Kausalrelationen übersetzbar, statt Aufklärung Erklärung, statt Utopie Prognose und statt revolutionärer Praxis Sozialtechnik. Das heißt, man hat eine Industriegesellschaft und eine technokratische Politik und damit rettet man die Ideen der Französischen Revolution mit diesem technischen Rationalismus. Der ist nachher aufgenommen worden, also die große Zeit dieses Positivismus ist nachher ungefähr 1870. Die Fachwissenschaften folgen dem weitgehend. Und die zweite Revolution, industrielle Revolution, die erste war es nicht, aber die zweite übersetzt wirklich Wissenschaft in Technik und wird in dem Sinne positivistisch. Die erste, wenn man guckt, ab 1765 wer hat da was erfunden, außer Herrn Stevenson, der Ingenieur war oder sich so genannt hat, waren das Weber oder Bergleute. Ich weiß, im Moment fällt mir nichts weiter ein, aber so Handwerker, also Adam Smith beschreibt das auch, dass die Handwerker im System der Arbeitsteilung immer kleinere Handgriffe gemacht haben, bis sie selber gemerkt haben, wie man das in eine tote Mechanik überführen kann, weshalb also die Arbeiter eigentlich die Erfinder gewesen sind. Ab 1870, 80 hat man technische Universitäten, auf denen man gelernt hat, Wissenschaft mit Technik umzusetzen, für Kapitalakkumulation und Ähnliches. Also, oder man hat Juristen gehabt, die im Staatsapparat den geplanten Kapitalismus machen können oder Ähnliches vorher nicht. Die dritte Kritik an der Französischen Revolution. Ich nenne mal einen nur kurz, auf den sich Friedrich August von Hayek mit seinem Neoliberalismus bezieht. Die dritte Kritik lehnt jede Form von Revolution und Aufklärung ab und ist gegen Aufklärung. Und deshalb ist dies eine Position, die sich vollkommen radikal gegen alle Vernunftaufklärung von Hegel wendet, weshalb ich vorhin gesagt habe, die beiden Kollegen Hegel und von Savigny haben sich sicher an der Berliner Universität nicht besonders leiden können. Man kann das auch nachlesen. Für die damalige Zeit hat Hegel sich erstaunlich offen geäußert in seiner Rechtsphilosophie. Der zweite, auf den sich die Neoliberalen beziehen, ist Edmund Burke aus England. Edmund Burke aus England hat 1790 schon sehr früh am Beginn der Französischen Revolution Reflexionen über die Revolution in Frankreich verfasst. Ganz früh. Und es gab eine berühmte Antwort darauf von Thomas Paine, 2-3 Jahre später, über die Rechte des Menschen. Herr Burke ist offensichtlich von der Angst besessen, dass die Französische Revolution nach England überschwappt, in das Land des ökonomischen Liberalismus, dass der politische Liberalismus ins Land des ökonomischen Liberalismus kommt, was also konsequent gewesen wäre. Jedenfalls gibt es von Herrn Burke in seiner Kritik der Französischen Revolution, das Buch ist ziemlich umfangreich, aber was die Sache ganz gut trifft, ist sein Selbstverständnis, dass er am Anfang der Französischen Revolution schon den Umschlag der Ideen der Humanität in dieser Revolution anprangert, nämlich die Verschleppung von Louis dem 16. und Marie Antoinette nach Paris, dass auf den Straßen von Paris die Formulierung von Königs- und Priestermord schon geläufig seien. Und er sagt, für die Glorious Revolution, das ist sehr interessant für einen Engländer, da sagt er, das sei keine Revolution gewesen, sondern da haben wir nur unsere alten Rechte verteidigt. Das ist deshalb ganz interessant, also kleine Fußnote, weil die Glorious Revolution von 1688-89 die erste Revolution war, die den Begriff der Revolution von Kopernikus, wo es der Umlauf der Himmelskörper ist, auf die Erde holt. Also das ist gewissermaßen in England erfunden, dass man von Revolution redet. Und er sagt deshalb auch, dass das, was er, oder ich lese mal seine Formulierung vor, ich habe dieses beständige Geschwätz von Widerstand und Revolution immer gehasst. Das könnte man beinahe also als Überschrift für seinen gesamten Text nehmen. Und er spricht auch von der Tyrannei der Vernunft und Ähnlichem und prangert dies an und macht dies aber im Namen einer Metapher. Also er hat nicht die Invisible Hand, aber er sagt, das, was die Welt regiert, das Weltdrama, sei eine geheimnisvolle Hand einer unbegreiflichen Weisheit. Man kann sich gut vorstellen, nach dem, was ich Ihnen vorhin vorgetragen habe von Hayek, dass er vollkommen begeistert ist von diesen Formulierungen. Eine unbegreifliche Weisheit, Vernunft, Aufklärung, Revolution, also es ist nur Terror. Also im 20. Jahrhundert denken Neoliberale an Kambodscha oder an Archipel Gulag oder so. Im 18. Jahrhundert haben sie an Paris gedacht. In Deutschland gibt es Friedrich Karl von Savigny. Der ist, den liebt Hayek auch über alle Maßen und zitiert ihn immer wieder. Und zwar gibt es eine klassische Methodenkontroverse in den Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften in Deutschland. 1814, der Wiener Kongress ist da. Und es geht jetzt nach der Niederlage des napoleonischen Frankreich, die damals begriffen worden ist als Niederlage der Französischen Revolution, um die Frage, wie ist Deutschland, wie ist Europa neu zu ordnen und vor allen Dingen Deutschland. Das heißt, es geht hier nicht um eine Frage nur der Ordnung, sondern man hat sich die Frage gestellt, was ist Deutsch? Das war zum ersten Mal als Frage gestellt. Beim Heiligen Römischen Reich, was 1806 untergegangen war, brauchte man das nicht. Aber jetzt. Und jetzt mutet das vielleicht für Sie merkwürdig an, dass das eine rechtstheoretische, philosophische Frage ist. Aber man muss daran denken, dass eins der wesentlichen Bücher, die nachher in die französische Menschenrechtserklärung aufgenommen worden sind, paradoxerweise das Buch über den Sozialvertrag des verfolgten Jean-Jacques Rousseau, dem Bürger von Genf, ist. Der 1778 völlig unerkannt und völlig verarmt in Paris stirbt, aber mit Sicherheit einer der Vordenker der Französischen Revolution ist, wenn nicht der neben den Enzyklopädisten. Und dieses Buch über den Sozialvertrag heißt im Untertitel Grundsätze des Staatsrechts. Und um Grundsätze des Staatsrechts geht es im deutschen Staatsrecht bei Savigny auch. Es gibt da eine Kontroverse zwischen einem Herrn Thibault und Herrn von Savigny. Der eine hängt der französischen dem Vernunftrecht an, dem Sozialvertrag, dass man Recht aus Vernunftgründen setzen und mit Vernunftgründen legitimieren muss. Und Savigny sagt genau das nicht, weil das sei völlig undeutsch. Bei der Frage, was deutsch ist, beantwortet er sie so. Also das muss ich mal etwas vorlesen. Und zwar sagt er, in Deutschland haben wir die Rheinbundstaaten gehabt. Die haben den Code Napoleon, das heißt das französische Vernunftrecht gehabt. Das geht nicht. Das ist uns fremd. Preußen hat das preußische Landrecht von 1794 und Österreich das österreichische Gesetzbuch, was noch älter ist. Und er sagt jetzt, bei der Frage, was soll aus Deutschland werden oder worauf stützen wir uns? Auf welches Staatsrecht soll sich ein zukünftiger Staat oder ein deutscher Bund stützen? Auf welches Recht? Das tradierte Recht ist uns fremd geworden. Und wir müssen dieses uns fremde Recht mit den Mitteln der Hermeneutik, der Interpretation aneignen. Und das heißt, dass wir versuchen, mit den Mitteln der Hermeneutik eine Tradition, eine blinde Tradition, uns aneignen, ohne sie uns bewusst zu machen durch Aufklärung, sondern als Tradition gewissermaßen lebendig zu machen. So als könnte man Traditionen wiederbeleben, also einen Toten wiederbeleben. Das ist Hermeneutik. Also man versteht etwas nicht, macht daraus aber eine Tradition, eine undurchschaute Tradition und sagt jetzt, und das ist dann die Lieblingsformulierung auch bei Hayek, wir stützen uns auf eine organische Rechtstradition. Wir stützen uns mittels der historischen Methode auf die Quellen. Also wer heute Geschichtswissenschaft studiert, weiß, was ich meine. Dieser Quellenpositivismus, dass man glaubt, die Quellen. Man muss die Quellen kennen. Die Tradition ist brüchig geworden und wir müssen jetzt uns in diese Quellen, da wir sie ja nicht aufklären, das wäre ja französischer Rationalismus, Aufklärung revolutionär, also alles undeutsch, müssen wir uns in diese Quellen hineindenken. So als seien wir mit diesen Quellen eins geworden und könnten sie gewissermaßen aus sich heraus verstehen. Man könnte auch sagen, das ist eine plumpe Projektion. Aber da es um Traditionen sind, die wir zu unseren eigenen machen müssen, sodass wir in diesen Traditionen leben, ohne sie in Frage zu stellen. Wir leben nicht mehr, wie Kant gesagt hat, das ist nicht mehr das Zeitalter der Kritik, sondern das Zeitalter blinder Tradition, der Anpassung an Tradition, völlig antirevolutionär. Und deshalb ist es immer, es geht immer um Organisches. Ich lese mal so ein bisschen vor, um eine organisch fortschreitende Rechtswissenschaft. Es geht um Gewohnheitsrecht, das durch innere, stillwirkende Kräfte erzeugt wird. Das mit den Kräften ist auch eine neoliberale Metapher. Also bis zur Weltbank habe ich gelesen, die Globalisierung ist eine gewaltige Kraft. Irgendwie Mythos. Eine Kraft. Ein organischer Zusammenhang der Geschlechter und Zeitalter. Und der Wille des Volkes besteht in dieser organischen Tradition. Es ist alles organisch. Wobei man ja mal sagen muss, Organon war ja mal was englisch-rationalistisches. Das ist hier aber nicht. Das ist eher sozialbiologisch. Deshalb kurz zuvor der erste Rektor der Humboldt-Universität, Herr Fichte, auf die Frage, was ist Deutsch, geantwortet hat. Ich übertreibe wirklich nicht. Blut, Boden und blinde Tradition, vor allen Dingen in der Sprache. Und in dieser Form der Gegenaufklärung, von dieser Form der Gegenaufklärung in England und Frankreich geht der Neoliberalismus aus. Und wenn man das, was ich bis jetzt vorgetragen habe, ein bisschen mache ich noch, dann kann man sagen, der Neoliberalismus stützt sich auf zwei Quellen. Nämlich einmal auf das unbewusste Moment im klassischen Liberalismus, die Invisible Hand. Und die geht hier zusammen im Neoliberalismus mit der Tradition der Gegenaufklärung. Wenn man so will und zuspitzen will, kann man sagen, die Dialektik der Aufklärung trifft sich mit der Tradition der Gegenaufklärung zum neoliberalen Irrationalismus und Konformismus und antirevolutionär und antiaufklärerisch und so weiter. Und da kann man sich auch gut vorstellen, wenn das die Traditionen sind, warum es den Zusammenhang von Krise und Kritik nicht mehr geben kann. Dann würde ich noch mal gerne die dritte Quelle nennen, des Neoliberalismus im Übergang zum Imperialismus. Die Begründung der Volkswirtschaftslehre in Wien als Volkswirtschaftslehre in dem eben genannten gegenaufklärischen Sinn. Die stützt sich nämlich auch vor allen Dingen auf Herrn von Savigny ausdrücklich. Und zwar kann man jetzt von Imperialismus reden. Im Zusammenhang mit der großen Depression von 1873-79. Und man könnte mit Hegel sagen, der Zeitpunkt, an dem ein System untergeht, ist das seiner höchsten Reife, der Liberalismus. Man könnte auch sagen, diese Epoche des Liberalismus ist gewissermaßen eine Epoche permanenter Aufklärung und Revolutionierung. Es geht immer darum, eine alte politisch-ökonomische Ordnung, eine alte gesellschaftliche Ordnung durch Aufklärung zu rationalisieren und die Herrschaft der Vernunft zu installieren. Es geht immer darum, die Voraussetzungen dieses liberalen Industriekapitalismus aufzuheben in dieses System. Und so ähnlich ist, wenn man das Kapital von Karl Marx liest, dies ja auch zu verstehen, dass er am Ende ein System konstruiert, das sagt er auch selber des Öfteren mal, das von Voraussetzungen ausgeht und seine eigenen Voraussetzungen produziert und zu einem sich selbst reproduzierenden System wird. Bis es aber dazu kommt, müssen die alten Verhältnisse revolutioniert sein und in dem Moment, wo dieses System völlig in sich kreist, ist es gewissermaßen völlig fetischisiert und verhärtet und geht dann in den Imperialismus über. Weil das besonders einleuchtend ist, würde ich ganz gerne, vielleicht nicht vorlesen, ist ja etwas viel, aber darauf hinweisen auf einen ausgezeichneten Text, der enthalten ist bei Rudolf Hilferding im Finanzkapital von 1910. Also eine austromarxistische, wenn man Schubladen haben will, Imperialismustheorie. Und Herr Hilferding sagt in dieser Textstelle, ist in der Ausgabe der Europäischen Verlagsanstalt, der andere habe ich so mit im Kopf, ungefähr ab Seite 453 bis 458, 59. Da sagt er, in diesem Imperialismus ist die bürgerliche Ideologie der Ideologie des Liberalismus völlig entgegengesetzt. Und wenn man guckt, wie er das beschreibt, dann sieht das so aus. An die Stelle der Idee kosmopolitischer Freiheit aller Menschen tritt ein zu Naturgesetzen fixiertes System, in dem nicht die Freiheit aller, sondern nur noch die naturgesetzliche Notwendigkeit herrscht. In dem nicht mehr die Gleichheit aller Freien vorhanden ist, sondern die Ungleichheit. In dem es nicht mehr die drei Klassen gibt, von Kapital, Grundeigentümer und Proletariat, sondern nur noch Rassen gibt. In dem nicht der ewige Friede versprochen wird, sondern eine Apologie von Krieg gegeben wird. In dem nicht mehr der Wohlstand der Nationen versprochen wird, sondern von der Knappheit von Gütern, bei denen es nicht für alle reicht, gesprochen wird. Wo auch nicht mehr die Frage gestellt wird, ob sich der Reichtum legitimiert aus eigener Arbeit, weil das Wort Arbeit hier kaum noch vorkommt. Und an die Stelle der Waren man nur noch über Güter redet. Und so scheint es, dass nach 1873-79 dieses System rationalisiert und fetischisiert, rationalisiert zu Naturgesetzen, zu einer bis dahin ungekannten Freisetzung der Produktivkräfte, Verwandlung von Wissenschaft in Produktivkräfte, Verwandlung von Wissenschaft in die Möglichkeit, auch eines planenden Staates zu übersetzen, in die Bürokratie von Wirtschaft und Gesellschaft, also Juristerei zu nehmen, Betriebswirtschaftslehre zu nehmen, also der Fordismus zum Beispiel und ähnliche Dinge. Also alles wissenschaftlich zu rationalisieren bis hin zum Krieg. Denn wenn man den Ersten Weltkrieg nimmt, also wenn Sie hier zu den neuen Master gehen, also würde ich immer sehr empfehlen, das Triptychon von Otto Dix sich anzugucken, dann wissen Sie, was gemeint ist, die Verwandlung von Wissenschaft in eine Destruktivkraft. Das war ein Epochenbruch ohnegleichen. Und dass die Universitäten verwandelt werden von Bildungsinstitutionen in Institutionen, auf denen diese Destruktivkräfte wissenschaftlich rationalisiert gelehrt werden. Die Grundlage dieses Imperialismus kann man finden im Bereich der Ökonomie. Also Lenin hat gesagt, was ist Imperialismus? Monopolkapitalismus. Aufhebung der Konkurrenz, Monopole, Kartelle, Fusion, Trusts und so weiter. Die Sphäre der Zirkulation wird zerstört. Weshalb die Marxisten der Zeit nicht am ersten, sondern am zweiten Band über die Zirkulation des Kapitals interessiert sind. Die Zerstörung der Zirkulationssphäre. Im Bereich des Staates Absicherung des Monopolismus, Kartellgesetze, Schutzzollgesetze und vor allen Dingen Krieg, Waffentechnik, Ausbau des Militärs. Im Bereich der Gesellschaft Ausbildung der Bürokratie in Wirtschaft und Gesellschaft, die Klasse der Angestellten, der Beamten, die jetzt außerordentlich groß wird, und die Organisierung der ökonomischen Interessen auf der Seite der Arbeiter, auf der Seite des Kapitals und des Grundeigentums. Und Ideologie habe ich eben auch genannt. Und in diesem System wird dann scheinbar alles zu einem naturgesetzlichen Ganzen, was man berechnen kann. Keine Aufklärung, was ich vorhin gesagt habe, sondern Erklärung, keine Utopie, sondern Prognose und keine revolutionäre Praxis, aber technisch kann man alles machen. Sogar ganze Länder zerstören. Und in diesem Zusammenhang entsteht 1871 am Vorabend dieser großen Depression, wo Marx noch nett geschrieben hat in der zweiten Auflage des Kapital, die im Anmarsch begriffene Krise wird den Glückspilzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Dialektik einpauken, nein, Volkswirtschaftslehre einpauken. Wäre die Antwort. Die realitätsgerechte gewesen. Das andere war natürlich auch nicht ernst gemeint. Herr Menger ist einer der drei Begründer der Volkswirtschaftslehre. Und wenn man guckt, insbesondere wenn man Hayek mal gelesen hat, was der zitiert aus Menger, ist es immer eine Textstelle, die lese ich Ihnen hier tatsächlich vor. Immer eine und dieselbe. Immer Band 2, Seite 203 bis 208, Werke Band 2. Das ist immer tautologisch ohne Ende. Und zwar sagt der Menger in seinem ersten Buch über die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Das zweite kommt 1883 im Todesjahr von Herrn Marx. Ich weiß nicht, da war die Invisible Hand nicht dabei. Da geht es also um die Methode der politischen Ökonomie. Aber in dem ersten Buch über die Volkswirtschaftslehre, ich lese Ihnen mal ein paar Sachen vor, weil es darum geht, jetzt, dass hier ein völlig anderes Erkenntnisinteresse vorhanden ist in dieser Volkswirtschaftslehre. Und zwar schreibt er, es hätte nie ein Zeitalter gegeben, welches die wirtschaftlichen Interessen höher stellte als das unsere. Niemals war das Bedürfnis nach einer wissenschaftlichen Grundlage des wirtschaftlichen Handelns ein allgemeineres und tiefer gefühltes. Niemals auch die Fähigkeit der Praktiker auf allen Gebieten menschlichen Schaffens, die Errungenschaften der Wissenschaften sich nutzbar zu machen, größer und so weiter. Also, wenn Sie das heute nachvollziehen wollen, können Sie einfach mal folgendes Experiment machen. Sie schlagen mal Adam Smith Wohlstand der Nationen auf mit der Frage, ob Sie da eine Antwort darauf finden, das wirtschaftliche Handeln eines Praktikers zu rationalisieren. Und dann werden Sie finden, da finden Sie gar nichts. Weil dort vorausgesetzt ist, dass der Einzelne seine Interessen selbst kennt und dass es seine Freiheit zerstören würde, wenn man ihm die Frage, was soll ich tun, positiv beantworten würde und nicht negativ. Das heißt, wenn man ihm nicht nur den Freiraum, seine eigene Freiheit negativ ausgrenzt, sondern auch noch sagt, du sollst das tun, das wäre tatsächlich ein Imperativ, ein unbedingter sogar noch. Also hier geht es um wissenschaftliche Handlungsanleitung für einen Einzelnen, das heißt nicht um eine vernünftige Gesellschaft, sondern um den Einzelnen und nicht um Aufklärung, sondern um wissenschaftliche Rationalisierung, Handlungsrationalisierung. Und deshalb ist zweitens die Frage, unter welchen Bedingungen so etwas, eine solche wissenschaftliche Handlungsrationalisierung, man könnte auch sagen, eine sozialtechnische Rationalisierung von Handeln möglich ist, die, dass es in diesem System Freiheit nicht gibt, sondern nur Notwendigkeit. Nochmal Zitat, ob und unter welchen Bedingungen ein Ding nützlich ist. Ob und unter welchen Bedingungen es ein Gut, ob und unter welchen Bedingungen es ein wirtschaftliches Gut ist und ob es Wert für mich hat und wie groß das Maß des Wertes für mich ist und ob ein ökonomischer Austausch von Gütern zwischen zwei wirtschaftlichen Subjekten statthaben soll und so weiter und so fort bis zur Preisbildung. Alles dies ist von meinem Willen ebenso unabhängig wie ein Gesetz der Chemie vom Willen des praktischen Chemikers. Es sind Naturgesetze. Das heißt, der Fetischcharakter der Ware ist gewissermaßen zum gesellschaftlichen Naturgesetz geworden und es ist kein sinnlich-übersinnliches Ding mehr, sondern es sind nur noch Naturgesetze. Das ist keine zweite Natur, das ist eine erste Natur und sonst gar nichts. Und insofern unterscheidet sich die Wissenschaft von der Ökonomie, nicht von einer Naturwissenschaft. Freiheit, Willensfreiheit, Fragen des Sollens, der Moral und so weiter kommen da nicht vor. Da herrscht die Werturteilsfreiheit, da hat man sich Notwendigkeiten zu fügen und sonst nichts. Und deshalb, Zitat nochmal, alles steht unter dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Dieses Prinzip hat keine Ausnahme. Wir würden im Bereich der Empirie vergeblich nach einem Beispiel vom Gegenteil fahnden. Also zu der Zeit absolut realitätsgerecht, aber die Verabschiedung also aller Utopien, einer Freiheit und Gleichheit und Ähnliches. Und in diesem Sinne definiert er dann, dass das ein Gut ist im Unterschied zu einer Ware. Die Ware ist immer das, woran Adam Smith Interesse hat und David Ricardo Interesse hat. Der Warentausch, Freiheit, Gleichheit, Äquivalententausch, Arbeit als Eigentumslegitimieren. Hier ist es das Gut, und zwar das wirtschaftliche Gut. Und wenn Sie das Buch über die Volkswirtschaftslehre aufschlagen und denken, da steht doch Volkswirtschaftslehre, was immer Volks heißen mag, aber ich schlage das mal auf und lese mal, wann kommt das Volk denn vor? Dann finden Sie auf den ersten 150, 200 Seiten ist da kein Volk. Da ist Robinson. Also der hier irgendwie auf dem Plakat ist. Da ist ein einzelner Mensch und der steht jetzt einer Sache gegenüber. Und er hat ein Bedürfnis und die Sache, die ihm gegenübersteht, könnte sein Bedürfnis befriedigen. Zweitens, nun fragt er sich, ob die Sache sein Bedürfnis befriedigen kann und dann erkennt er, da gibt es eine Kausalität. Diese Sache kann die Ursache zur Wirkung meiner Bedürfnisbefriedigung werden. Und viertens, ich muss noch über das Gut verfügen. Und wenn es ein wirtschaftliches Gut ist, dann ist es knapp. Das heißt, das Prinzip der Ungleichheit, mein Bedürfnis ist immer größer, Wasser als guter Bürger, mein Bedürfnis ist immer größer als die Menge der verfügbaren Güter. Sodass im Begriff des Gutes nicht die Freiheit, sondern die Notwendigkeit verankert ist. Die Kausalität verankert ist, die Erklärung, Prognose, Sozialtechnik verankert ist und die Ungleichheit verankert ist. Und zwar nicht nur, dass mein Bedürfnis immer größer ist als die verfügbare Gütermenge, sondern er schreibt dann auch, dass deshalb auch einige Teile der Gesellschaft ihre Bedürfnisse befriedigen können und andere eben nicht. Also für einige reicht es, aber eben nicht für alle. Ein Wohlstand der Nation taucht da auch nicht mehr auf. Und der ewige Friede taucht auch nicht mehr auf, weil es jetzt nur noch um einen Kampf gehen kann zwischen Einzelnen, um die das, was er Güter nennt. Wenn man eine kurze Aufklärung darüber haben will, 5 Minuten habe ich noch, nehme ich mir noch, dann kann man nachlesen, was Max Weber als Nationalliberaler zwischen ungefähr 1900 und seinem Tod 1920 zu dieser Art von Ökonomie gesagt hat oder zu dieser Art von Organisierung ökonomischer Güter. Also es gibt so einen kleinen Essay von ihm, wo er beschreibt, was dieser Homo Ökonomicus für eine Figur ist, die dauernd die Güter kalkuliert und die eigenen Bedürfnisse, die sein eigener Betriebsleiter kalkuliert und sich dauernd fragt, welches Bedürfnis größer ist, ob das Bedürfnis des Durstes größer ist als das des Hungers oder das Bedürfnis, dies zu tun, größer als das und dass man möglichst alle in einem gleichen Grad der Knappheit haben muss und da hat man eigentlich viel zu tun mit sich und der Welt und den eigenen Bedürfnissen und ist dauernd dabei, sich zu kalkulieren. Nach diesem Homo Ökonomicus, und da muss da ja auch noch, was Marx mal auch so nett angemerkt hat, die Fictio Juris, dass jemand eine totale Marktübersicht hat, die ja heute auch existiert, also diese Fiktion. Also man muss schon wissen, was so alles gibt, damit man seine Bedürfnisse kennenlernen kann und damit man alles richtig kalkuliert und im Grunde sich selbst durch Berechnung beherrscht, bis man gar nicht mehr weiß, wer man ist. So ungefähr. Das ist, Max Weber macht da einigermaßen eine Komik draus, soweit er komisch werden konnte. Aber das ist schon irgendwie recht deutlich, das ist in der Wissenschaftslehre enthalten. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite, irgendwie um Seite 420 rum, glaube ich, ist das nachzulesen. Aber man kann sich gut vorstellen, was dabei herauskommt, wenn eine Welt nur noch eine Welt von Notwendigkeiten ist, nur noch von Kalkulation ist, von Objektivierung und Selbstobjektivierung, eigentlich wo jeder gegen den anderen um knappe Güter kämpft und ähnliches und sich anpassen muss an dieses allgemeine Naturgesetz, dann ist das, was Max Weber da als Punkt hat, wo dieses System vom Liberalismus geprägt ein System ist, in dem der klassische Liberalismus zugleich untergeht. Das Gehäuse der Hörigkeit. Das Gehäuse der Hörigkeit, wo die Menschen wie eine lebende Maschine die Fortsetzung der toten Maschinerie ist, eine was sagt, das sind Menschen, die ohnmächtig zu fügen, sich gezwungen sein werden, weil ihnen eine rein technisch gute und das heißt rationale Beamtenverwaltung und Versorgung der letzte und einzige Wert ist, der über die Art der Leitung ihrer Angelegenheiten entscheiden soll, die Bürokratie und so weiter. Warum das so ist, macht Herr Weber aus Folgendem klar, und dann wissen Sie, warum ich vorhin was erzählt habe. Er argumentiert immer, hat eine besondere Begriffsbildung. Wer von ihm mal Max Weber gelesen hat, kennt das Wort vom Idealtypus. Ein Begriff, der ein Idealtypus sei. Es gibt die alte Einsicht, dass man von irgendwelchen Dingen nur weiß auf der Grundlage bestimmter Begriffe. Und Herr Kornt, der ein Tatsachenfetischist ist, hat mal so schön gesagt, ohne eine Theorie und ohne einen Begriff könnte ich nicht mal eine Tatsache festhalten. Ich brauche dafür einen Begriff. Und dieser besondere Begriff, den Max Weber hat, ist der des Idealtypus. Und er erklärt, was ein Idealtypus ist, daran, dass er sagt, ein Idealtypus ist zugleich eine kausale Erklärung, Kant, und ein Sinnverstehen von Savigny. Geisteswissenschaftlicher Positivismus das Letztere, naturwissenschaftlicher das Erstere. Ich kann nur dann etwas begreifen und sinnhaft verstehen als Idealtypus. Um das zu begreifen, muss man sich etwas ganz Einfaches vorstellen. Und das macht er auch und erklärt es besonders am militärischen Kommando und am Strafgesetz. Da ist der Idealtypus am weitesten vorhanden. Ich kann nur dann eine Gesellschaft erklären und Ereignisse prognostizieren und sie technisch beherrschen, wenn dieses immer wenn, dann gilt. Und wenn alle so handeln. Das heißt, soziologisch gesprochen würde man sagen, wenn eine Rollenerwartung vom Gegenüber erfüllt wird. Das heißt, nur dann, wenn alle denselben Sinn konformistisch teilen und dieselben auf der Grundlage derselben Werte, wenn alle konform handeln, dann erscheint die Gesellschaft als immer wenn dann. Und nur auf der Grundlage eines solchen Konformismus oder Autoritarismus, militärisches Kommando, wo derjenige, der ein Kommando ausspricht, weiß, dass derjenige, der das Kommando hört, schon das Richtige tut. Nur auf dieser konformistischen Grundlage, dass beide einen gemeinsamen Wert, einen gemeinsamen Sinn teilen, kann man auch erklären und verstehen. Und in diesem Sinne, sagt Max Weber dann, ist die Geschichte der westeuropäischen Zivilisation eine Geschichte der Durchsetzung eines solchen Konformismus, religiöser Rationalisierung. Zuerst hat man den Puritanismus, der rationalisiert, und dann braucht man die religiösen Stützen nicht, und dann hat man gewissermaßen eine Gesellschaft, die konform ist, und deshalb, weil sie konform ist, auch naturgesetzlich geordnet ist und deshalb auch ein stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit. Und wenn Sie bei Max Weber suchen wollen, wo es einen Zusammenhang von Krise und Kritik gibt, dann wird Ihnen Herr Max Weber, wenn er die Frage beantwortet hätte, was er so nicht hat, antworten: Die Zeiten des klassischen Liberalismus sind unwiederbringlich vorbei. Man kann die Geschichte nicht wiederholen, man kann sie nicht aufwärmen. Die Menschenrechte, der klassische Liberalismus mit seinen Utopien hatte einzigartige historische Bedingungen, und die sind untergegangen, und in diesem Sinne produziert dieser Imperialismus gesellschaftlich irrational und deshalb technisch höchst rational nur noch den Parademarsch, den Gänsemarsch, und würde dies besonders gut tun, finde ich besonders eindrucksvoll, in der Sozialdemokratie, wo dieser Konformismus besonders ausgeprägt sei, das heißt in der Arbeiterschaft. Das sei eigentlich, da sei das neue Gehäuse der Hörigkeit nahezu fertig. Und im russischen Fabriksozialismus erkennt er dies auch. Und im Übrigen erkennt er dies insbesondere in Deutschland und nicht in Italien und nicht in Frankreich. Man kann sich gut vorstellen, warum die kritischen Theoretiker, nachdem sie gesehen haben, dass das Proletariat, das heißt der Zusammenhang von Krise und Kritik im liberalen Zusammenhang, nicht mehr vorhanden ist, an diese Theorie der Entzauberung der Welt, auch mit genau dieser Formulierung in der Dialektik der Aufklärung angeknüpft haben, um die Barbarei zu erklären, und dann mit der Frage konfrontiert, worauf kann sich eine Kritik nur noch stützen, in der Dialektik der Aufklärung dann sagen, es ist entweder das Judentum, das macht Max Horkheimer in den Notizen nach 1949 bis 1969, glaube ich, geht das besonders ausführlich und kritisiert in dem Zusammenhang die Verstaatlichung der Idee des Judentums in Israel. Dann ist die zweite Antwort die: Es ist vielleicht in der Kunst ein Moment der Resistenz vorhanden, Kunst und Revolution, oder es ist in der Triebstruktur vorhanden. Wenn man das so will, kann man sagen, das Judentum wird eher als kritische Instanz nachher von Max Horkheimer entwickelt, die Kunst eher von Adorno, negative Dialektik, ästhetische Theorie, und das mit der Triebstruktur ist eher Herbert Marcuse. Und dann ist, und alle sind sich einig darin, das revolutionäre Subjekt ist 1933 mit der arbeitenden Klasse nicht mehr vorhanden. Die Frage ist jetzt, worauf kann sich das stützen? Und die Antwort ist dann, die Krise produziert eher Autoritarismus und Konformismus. Also von einem kritischen Potenzial ist da höchstens noch theoretischerweise die Rede, aber nicht mehr praktisch. Und eine Theorie ohne Praxis ist natürlich keine mehr, sondern Dogmatismus. Wenn ich mich aufklären will, kann ich mich nicht hinsetzen an meinem Schreibtisch und sagen, ich kläre mich mal kurz auf über diese Welt, auch wenn es vielleicht 80 Jahre dauert. Eine Aufklärung ist ein gesellschaftlicher Prozess, auch ein umstürzender Prozess. Wenn ich etwas bewusst mache, schaffe ich auch bewusste Verhältnisse. Und ohne ein solches Subjekt kommt eine kritische Theorie auch nicht aus. Das ist eine schlechte Auskunft für die Theorie, aber leider keine bessere. Vielen Dank fürs Zuhören.